1 Live Infos. Mit Benjamin Paris um 15 Uhr. SPD hat Castingtour beendet. Regenwald in Brasilien wird schneller abgeholzt und das Wetter hat wieder Schauer dabei. Geht in die Wahlphase und guckt nach einer Alternative. Nicht nach einem Weiter-so. Die SPD-Politikerin Mattheis hat die Parteimitglieder aufgerufen, ab Montag über die neuen Vorsitzenden abzustimmen. In München gab es heute die letzte von 23 Regionalkonferenzen der SPD. Dabei haben sich die Kandidaten in einer Art Casting-Tour bei den SPD-Mitgliedern vorgestellt. Welche Kandidaten die besten Chancen haben, ist noch nicht absehbar. Nach dem Rückzug von Parteichefin Nahles sucht die SPD nach neuen Chefs. Regenwald. In Brasilien sind im Amazonasgebiet bisher fast doppelt so viele Bäume gefällt worden wie im letzten Jahr. Ein brasilianisches Institut hat Satellitenbilder ausgewertet. Die zeigen, dass in den ersten 9 Monaten des Jahres schon etwa 8000 Quadratkilometer Wald vernichtet wurden. Im gleichen Zeitraum letztes Jahr waren es nur etwa 4000 Quadratkilometer. Brasilien steht wegen der vielen Waldbrände und der Abholzung international in der Kritik. Online bezahlen. Facebook laufen die Partner weg für ein großes Projekt. Nächstes Jahr will der Konzern die digitale Währung Libra einführen. Für Online-Überweisungen und später auch zum Bezahlen in Geschäften. Jetzt machen unter anderem eBay und Visa nicht mehr mit. Auch PayPal hatte sich zurückgezogen. Gegen Libra gibt es viel Widerstand aus der Politik und von Banken. Facebook sagt, dass es den Rückzug der anderen Unternehmen nicht so schlimm findet. Marathonlauf. Ein Sportler aus Kenia hat eine Art Schallmauer durchbrochen, die 2-Stunden-Marke im Marathon. Eliud Kipchoge ist die gut 42 Kilometer in 1 Stunde 59 Minuten und 40 Sekunden gelaufen. Er gilt als erster Mensch, der das geschafft hat. Ein offizieller Weltrekord ist das aber nicht, denn der Lauf des Kenianers fand unter laborähnlichen Bedingungen statt, die perfekt auf ihn abgestimmt waren. 1 Live. Sektorwetter. Das ist zum Teil noch sonnig, aber es machen sich auch schon dicke Wolken breit, die auch Regen mitbringen können. Dazu aber relativ warm. Gummersbach 17 Grad, Lemgo 18, Witten, Meerbusch und Gütersloh 19 Grad. Morgen noch ein paar Grad wärmer, aber weiter wechselhaft. Und am Montag geht's mit Regen los, dann später freundlicher. Stauschau. Aktuell 41 Kilometer Stau und hier steht ihr am längsten. A40 Dortmund Richtung Essen zwischen Dortmund-Lüttgen, Dortmund und Bochum-Ruhrstadion. 4 Kilometer stocken, 10 Minuten. A42 Dortmund Richtung Kamp-Lintfort zwischen Duisburg-Neumühl und Duisburg-Beek 3 Kilometer Stau. A43 Wuppertal Richtung Recklinghausen zwischen Kreuz Bochum und Recklinghausen Hochlahmark 10 Minuten länger, 3 Kilometer stockend. Dann die 45 Dortmund Richtung Hagen zwischen Westhofener Kreuz und Kreuzhagen 10 Minuten plus 3 Kilometer. Und A565 Meckenheim Richtung Bonn. Zwischen Bonn-Hartberg und Tannenbusch eine halbe Stunde plus 4 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. Eins live. Sie ist 13-fache Weltmeisterin, 3-fache World Games Siegerin, 4-fache Europameisterin, 24-fache Deutsche Meisterin, internationale Deutsche Meisterin. Wow, Sarah. Und das gerade mal mit 17 Jahren. Schön, dass du da bist. Hi. So, Sarah. Und worin bist du die Meisterin in allem? Kickboxen. Wow. Und man muss sagen, bei diesem hübschen Gesicht, ich hatte ein bisschen Angst um deine Nase und um dein ganzes schönes Gesicht, aber du erzählst gleich mal, wie das für dich ist zu kickboxen. Hier in 1 Live. Oh, she's sweet but a psycho. She's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back for seconds. With your play, you just can't help it. No, no, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no, no, then saying yes. Cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho. A little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho. So left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Grab a cop gun, kinda crazy. She's poison but said, don't drink her potions. She'll kiss your neck with no emotion. When she's mean, you know you love it. She tastes so sweet, don't sugarcoat. Una cintura chiquita, mata la cancha, tú estás fuera lo normal. Tú lo bates como la vena de abuela. Hay muchas mujeres, pero tú ganas por vela. Enseñando mucho y todo por fuera. Tu diseñado no quiso gastar en la tela. Oh, mama, tú eres la fama. Estás conmigo y te va mañana. Cuando lo mueves, todo me sana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas. Oh, mama, tú eres la fama. Estás conmigo y te va mañana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo. Oh, I make it hot, your body on top, top. Kiss me up, wanna lip lock, lock. Party won't stop, stop. And it's 4 o'clock, iced out watch. I can get you one, yeah. Tell your best friend, she get one, she get one. Girls, when I have fun, I'm who they run to. Move, move, your body know you want to. One, two, baby, I want you. Cute face, little waist, yeah. Move to the bass, that ass need a seat. You can sit on me, that's my old girl. Yeah, she an antique, you got that new body. Yeah, you an art piece. You like salsa, yeah, I'm saucy. Caliente, muy caliente, caliente, caliente, caliente, hey. Caliente, muy tú caliente. Me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo. Erzählt, Sarah Liegmann ist bei mir, 17 Jahre alt, sie kommt aus Rheinbach und ist x-fache, also 13-fache Weltmeisterin, gerade mal mit 17 Jahren im Kickboxen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Sarah, es ist Samstag, deine ganzen Freundinnen, was machen die wohl heute Abend? Rausgehen, also ich denke rausgehen, ja. Feiern? Ja. Sarah kann vermutlich nicht mit, weil in wenigen Tagen die nächste Weltmeisterschaft für dich ansteht. Genau. Wie ist denn das so? Also wie viel trainierst du? Also normalerweise so 6-mal die Woche. Ich versuche mir immer den Freitag freizuhalten, damit ich auch ab und zu mal mit meinen Freundinnen rausgehen kann abends. Aber jetzt vor einer WM bzw. wichtigen Kämpfen kommt es auch schon mal vor, dass ich die ganze Woche durchtrainiere und dann auch 2-mal am Tag. Also dann muss ich auch mal sagen, okay, hey Leute, ich muss mich jetzt mal ein bisschen von euch abschotten. Wir sehen uns in ein paar Wochen wieder. Ja. Und das alles ja auch noch neben der Abiturvorbereitung, ne? Genau. Kriegst du das alles zusammen unter einen Hut? Ja, also es ist manchmal schwierig, aber ich habe meinen genauen Timetable. Und ja, ich bin es jetzt seit ungefähr 6 Jahren gewohnt. Und man kommt da ab und zu mal ein bisschen so in Stress, aber es geht wirklich. Man kommt aus der Schule, man setzt sich an die Hausaufgaben und weiß, später habe ich mein Training, dann habe ich den Kopf wieder frei und das klappt schon alles irgendwie. Du hast gerade schon gesagt, seit 6 Jahren machst du das, also mit 11 angefangen mit dem Kickboxen. Davor hat Sarah das gemacht, was viele Mädchen machen, Ballett und Voltigieren. Genau. Was ist das Geilere am Kickboxen? Das Kickboxen ist für mich einfach mega vielfältig. Also das hat mir von Anfang an gefallen. Ich glaube, ich bin auch jetzt schon so lange dabei. Früher habe ich immer so 2 Jahre Sachen gemacht und habe dann die Lust daran einfach verloren. Mhm. Und beim Kickboxen war das anders. Ich habe sofort diese Bindung zu dem Trainer gespürt. Das hat einfach funktioniert. Und ich hatte meine Freundin da. Also es war einfach mega für mich. Das Training war jeden Tag anders. Mal haben wir Ausdauertraining gemacht, mal haben wir nur am Boxsack trainiert, mal haben wir uns wirklich die Fresse eingehauen. Und das finde ich so toll am Kickboxen. Verprügelst du gerne Menschen? Ja. Du sagst es und sie strahlt dabei. Und wir sprechen gleich noch weiter hier in 1 Live über den Alltag und den Job einer Weltmeisterin im Kickboxen. Thought I'd never be waking on the kitchen floor, but here I lie, not the first time. Now my morning has broken and it brings the fear. My mind's falling, falling. Then I feel my pulse quickening, but regrets can't change anything. Yeah, I feel my pulse quickening. From my brain, from my brain, from my brain, from my brain, mit Lisa Kestler. One more time. One more time. We'll be right back. Gern Leuten die Fresse ein. Ja. Kann man das so sagen? Genau so kann man es sagen. Sarah aus Rheinbach, 17 Jahre alt, ist Kickbox-Weltmeisterin und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier bist. Ich freue mich auch. Was ist, wenn deine Freundinnen feiern gehen? Trauen die sich überhaupt noch zu fragen, ob du mitkommst? Weil Alkohol ist wahrscheinlich Tabu, oder? Also ich trinke tatsächlich ab und zu mal Alkohol, aber jetzt auch eher seltener, immer seltener, weil da ich ja jetzt so mehr oder weniger in den Profibereich reingehen möchte, muss ich natürlich auch immer mehr darauf achten, was ich tue, was ich esse, wie ich mich verhalte. Und aber meine Freundinnen, die stehen da voll hinter mir und die fragen mich auch, hey, kommst du mit? Natürlich bin ich dann immer die so ein bisschen aufpassen muss, was die Weiber dann machen. Aber ich habe trotzdem genauso viel Spaß mit denen. Hast du schon mal deine Skills ausgepackt im Privaten? Also dass, wenn eine doof angemacht wird, dass du dann mal kurz Seitenhieb fährst? Nee. Aber wenn wir unterwegs sind, also in unserer Dorfdisco würde ich mal behaupten, die Leute wissen das und dann wird man schon gar nicht mehr dumm angemacht. Echt, ne? Ja. Also du könntest, wenn du wolltest, jemanden zack. Ja, wobei als Kampfsportler sollte man da vorsichtig sein. Man muss schon vorher sagen, hey, hör mal auf, ich kann dich jetzt hier umnieten, wenn ich das will. Bevor du gehst, habe ich noch was ganz Wichtiges für dich. Du hast ja, also eine Überraschung habe ich für dich, du hast ja einen Einlaufsong, ne? Ja. Welcher ist das? Erfolg ist kein Glück von Kontra K. Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Das Leben zahlt alles mal zurück. Es kommt nur ganz darauf an, was du bist, Schatten oder Licht, Erfolg ist kein Glück. Wirst du diesen Song auch hören bei deinem nächsten großen Turnier, den World Championships in Österreich, jetzt die Tage? Ja, auf jeden Fall. Okay, ich habe noch eine kleine Nachricht für dich. Jo, liebe Sarah, hier ist Kontra. Erstmal Props, für deine ganzen Leistungen und ich wünsche dir maximale Erfolge für die WM. Hau sie weg, hol dir, was dir zusteht und ich hoffe, man sieht sich mal. Oh, ist das schön, oder? Ja. Oder wenn sie folgt. Wie schön. Was können wir ihm ausrichten, wenn wir Kontra K das nächste Mal sehen? Ich danke ihm auf jeden Fall dafür, dass er sich jetzt hier gemeldet hat. Ich finde das mega nett. Und einfach nur seine Texte, die inspirieren mich, die bringen mich nach vorne. Also einfach Dankeschön dafür. Ja, dann hoffen wir, dass die kleine Nachricht dich noch ein bisschen mehr motiviert hat jetzt für dein nächstes großes Turnier. Und ich wünsche dir da ganz viel Erfolg und alles Gute. Danke. Bis tagelang nur regnet. Mit Stunden verschwinden und nicht so viel Plan. Mich in Träumen verlieren und von vorne anfangen. Ich will nie mehr Pessimist sein, wenn wir uns mal begegnen. Und wenn ich so an all das denk, will ich, dass es jetzt beginnt. Auf das, was da noch kommt. Auf jedes Stolpern, jedes Scheitern. Es bringt uns alles ein Stück weiter zu uns. Auf das, was da noch kommt. Auf das, was da noch kommt. Auf Euphorie und alles Leichte. Auf das wird lange noch so bleiben für uns. Auf das, was da noch. Dass es jetzt beginnt. Auf das, was da noch kommt. Auf jedes Stolpern, jedes Scheitern. Es bringt uns alles ein Stück weiter zu uns. Auf das, was da noch kommt. Auf das, was da noch kommt. Auf Euphorie und alles Leichte. Auf das wird lange noch so bleiben für uns. Was da noch kommt. Wenn ich so an all das denk, will ich, dass es jetzt beginnt. Wenn ich so an morgen denk, kann ich's kaum erwarten, dass es jetzt beginnt. Auf das, was da noch kommt. Auf jedes Stolpern, jedes Scheitern. Es bringt uns alles ein Stück weiter zu uns. Auf das, was da noch kommt. Auf das, was da noch kommt. Auf Euphorie und alles Leichte. Auf das wird lange noch so bleiben für uns. Auf das, was da noch kommt. Auf das, was da noch. Girl, rock with it, girl. See show them it, girl. Bada bang bang, bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Come on, come on, turn eins live on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup. it's you baby, and me. And you, girl, you and me, chop it to the floor and make me see your energy. Because me not play no hide and seek. What is the thing you ever make me feel with, girl? Free. Cause anytime I whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Up, up, me up, not up, touch up, a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you worth. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I can feel. Just take control. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I keep dancing. Free up yourself, get out of control. Baby, Samstag legen die besten DJs der Welt für den Sektor auf. Hi, I'm David Guetta. What's up, it's the Chainsmokers. Hallo Sektor, hier ist Felix Jen. Yo, what's up, Major Lazer hier, 1 Live. 1 Live, DJ Session. 3 Stunden elektronische Club-Tracks mit unseren Residents und den Mixen internationaler Top-DJs. Hey, ich bin Mogwai und los geht's mit meinem Mix der Woche. Außerdem sind Format B aus dem 1 Live Residence Team am Start. Und diesen Samstag exklusiv Robin Schulz. 1 Live DJ Session. Samstag um 22 Uhr und immer im Channel auf 1Live.de. 1 Live. Stauschau. Es ist 3:30. A1 Dortmund Richtung Köln zwischen Hagen-West und Vollmerstein 10 Minuten plus 2 Kilometer. A2 Dortmund Richtung Oberhausen zwischen Gladbeck-Ellinghorst und Bottrop 3 Kilometer. A31 Gronau Richtung Oberhausen zwischen Gladbeck und Dreieck-Bottrop 2 Kilometer. A40 Dortmund Essen zwischen Bochum-Ruhr-Stadion und Bochum-Zentrum 2 Kilometer. Dann die A40 Essen Richtung Dortmund zwischen Bochum-Wattenscheid und Bochum-Hamme 1 Kilometer wegen Bauarbeiten. Die A42 Dortmund Richtung Kamp-Lindfort ist zwischen Gelsenkirchen-Schalke und Hessler wegen Bauarbeiten bis Montagmorgen gesperrt. A42 Kamp-Lindfort Richtung Dortmund zwischen Herne-Baukau und Börnig 1 Kilometer. A46 Wuppertal-Düsseldorf zwischen Kreuz-Hilden und Dreieck-Düsseldorf-Süd 2 Kilometer. Die A59 Bonn Richtung Köln ist zwischen Kreuz-Bonn-Ost und Dreieck-Bonn-Nordost wegen Bauarbeiten bis Montagmorgen gesperrt. Es gibt Umleitungen. Und A565 Meckenheim Richtung Bonn zwischen Meckenheim-Nord und Bonn-Tannenbusch 20 Minuten länger, 3 Kilometer wegen Bergungsarbeiten. 1 Live. Mit Lisa Kestel. Hallo Sektor, euch einen schönen Samstag. Ihr lernt heute wieder richtig was, nämlich, dass gerade Getreide ausgebracht wird auf die Felder. Das weiß ich natürlich nicht einfach so, sondern Thorsten hat geschrieben über die 0221-567-89111. Der muss heute und morgen arbeiten und schreibt, ich muss meinen Brotweizen in die Erde bringen, damit das 1Live-Team immer frisches Brot und Brötchen hat. Simon hat nämlich auch geschrieben, ich bin am Roggen sehen. Also euch weiterhin viel Erfolg, finde ich gut, was ihr macht. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and bless them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more. Thank you. pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Second verse for the hustlers. Hustlers. Gangsters. Gangsters. Bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach. Uh-oh. I cannot preach. Uh-oh. I gotta show them how a pimp get it in. First, take your sip. Sip. Do your dip. Dip. Spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh. We too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky rings up to the moon. Woo. Girls, what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic. Oh, kennt ihr das, wenn ihr mit jemandem telefonieren wollt und der sitzt irgendwie im Zug und dann seht ihr nur die Hälfte, weil der Empfang weg ist? Das macht so richtig aggressiv. 1 Live, die ganz große Nummer. Dennis ruft an. Ja, guten Tag, ist der Dennis, oder? Ich habe einen Sieg errungen. Das habe ich für alle Jungs auf dieser Welt, habe ich das getan. Was war passiert? Fragezeichen. Ihr kennt doch die Situation, so, ne? Man telefoniert mit jemandem und mit einem Mal durch irgendwas ist die Verbindung unterbrochen. Wie mit der Larissa, so, ne? Das Erste, was dann typisch ist, was sie sagt, ist, ah ja, da warst du wohl weg gewesen. Dann sagt man, nee, vielleicht warst ja auch du weg gewesen. Nein, du warst weg gewesen. Nein, auch so typisch. Nein, ich habe hier volle Balken und so, ne? Volle Balken, was heißt das eigentlich so, ne? Nein, ich habe das bessere Netz. Ey, wenn man ganz ehrlich ist, ist ja eigentlich scheißegal, man war unterbrochen. Und? Man kann es niemals beweisen. Diese Diskussion führt aber jeder so, ne? Nur, Larissa hat immer recht. Wenn du keine Beweise hast, du hast einfach verloren. Die hat immer recht. Diesmal habe ich es aber anders gemacht, so, ne? Wir haben wieder typische Diskussion geführt, so. Nein, ich habe volle Balken, ich habe mich nicht bewegt. Seit 3 Jahren stehe ich auf derselben Stelle und so. Ey, aber diesmal, ich wollte einmal recht haben. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mittags angefangen. Ich habe die angerufen. Dann sag ich war eben... Und dann habe ich aufgelegt. Kurze Zeit habe ich wieder angerufen. In dem Moment, wo die drangegangen ist, habe ich wieder aufgelegt. Das habe ich den halben Tag so gemacht. Ey, und abends habe ich mich dann auf die Lauer gelegt zu Hause. Und ich habe dich schon richtig so schnaufend im Treppenhaus gehört. Dennis, was stimmt nicht mit dir? Die ganze Zeit so, du hast mich immer angerufen, dann warst du nicht dran gewesen und so, ne? Und ich so, sorry, Schatz, sorry. Ich hatte wohl kein Netz gehabt, so. Aber weißt du, was das Gute ist? Ich bin doch voll der DJ. Ich hatte den ganzen Tag aufgelegt. Voll der Triumph, ey. Ja gut, jetzt ist mein Prepaid-Guthaben aufgebraucht, so, ne? Aber das war's mir wert, ey. Ich hatte einmal recht. Dennis, jetzt auf Tour im Sektor. Alle Infos auf 1live.de. Neu. Für den Sektor. DJ Regard. Neu für den Sektor. 1live. Just lose control, ride it, ride it, my soul. acting like a diva, saying you don't wanna pay. It's gotta be a feisty style, raise that round. I love it when you look at me that way. Now we're in the border with mojito at the bar. Reapply your lip because it came off on the glass. The DJ plays your favorite song, Kanye's on. Now you're beckoning for me to dance. Put it close. Close your eyes, it's no telling me we gotta go. Won't you take me home? I wanna ride it. Live mit Lisa Kestel. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down. Shake the ground, you held me down. Sektor. Ich habe es verstanden, ihr seid alle am Säen und Pflügen. Und wir können jetzt aber wirklich nicht jedes Getreide erwähnen, das ihr gerade unter die Erde bringt. Außer das von Tim, der geschrieben, hey Studio, ich bin nicht am Säen, sondern am Pflügen und würde gerne Lukas grüßen. Der fährt mit dem Trecker hinterher, Gerste fürs Bier ausbringen. Das ist ein Argument. La, la, la, la, la. Ich war in den Hills von L.A., zwischen den größten Legenden der Welt. Ich war am Hafen Marseilles, aß den Fisch dort direkt aus der See. Ich war im Herzen Ugandas, genoss die Wärme der Nächte Kampalas. Bin durch die Hügel gewandert, auf dem irischen Wicklow bei Dublin. Und ich guck schon wieder auf mein Handy, denn mein Kopf ist bei dir. Mann, wann seh ich dich endlich, ich schick ein Herz in Rot zu dir. Es gibt 194 Länder, ich will jedes davon sehen. 6.500 Sprachen, ich versuch sie zu verstehen. Die ganze Welt voll Abenteuer, will so viel wie es geht erleben. Aber dich, Baby, dich, nur dich, gibt's halt einmal für mich. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ich trank Wein in Florenz, unter den Bäumen der Toskana. Mann, ich hab Feiern in Krakau und bin fast daheim in Warschau. Ich lag wach am Big Apple, sang mit Körn in Manhattan. Camino Frances war die Rettung, konnt mich auf spanischen Farben entdecken. Und ich guck schon wieder auf mein Handy, denn mein Kopf ist bei dir. Mann, wann seh ich dich endlich, ich schick ein Herz in Rot zu dir. Es gibt 194 Länder, ich will jedes davon sehen. 6.500 Sprachen, ich versuch sie zu. Schon wieder penne ich ein, mit dem Handy in der Hand. Doch heute schlaf ich gut, denn ich weiß, morgen kommst du hier an. Eins live. Baby, I like you so. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time, and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. To know. Watered down how I'm feeling about you. And every time we talk, every single word builds up to this moment. And I gotta convince myself I don't want it, even though I do. You could break my heart in two, but when it heals, it beats for you. I know it's forward, but it's true. I wanna hold you when I'm not supposed to. When I'm lying close. You're stuck in my head, and I can get you out of it. If I could do it all again, I know I'd go back to you. Got it right, playing and replaying old conversations, overthinking every word, and I hate it cause it's not me. And what's the point of hiding? Everybody knows we got unfinished business, and I'll regret it if I didn't say this isn't what it could be. You could break my heart in two, but when it heals it beats for you. I know it's forward, but it's true. I wanna hold you. I'd go back to you. I go back to you. You could break my heart in two, but when it heals, it beats for you. I know it's forward, but it's true. Won't lie, I'd go back to you. You know my thoughts are running loose. It's just a thing you make me do. And I could fight, but what's the use? I know I'd go back to you. I wanna hold you when I'm not supposed to. When I'm lying close to someone else, you're in my head. And I can get you out of it. If I could do it all again, I know I'd go back to you. Selena Gomez in 1 Live. Es ist 5 vor 4. Vor den Infos hört ihr noch die Jonas Brothers mit Zucker. Reklame. Ob Silvesterparty mit der Familie oder LAN-Party mit den Jungs. Es gibt viele gute Gründe anzustoßen. Mit deinen 24 individuellen Warsteiner-Etiketten. Einfach eine Kiste Warsteiner kaufen, Bon hochladen unter warsteiner.de, deine eigenen Etiketten kreieren und anstoßen. Das einzig Wahre. Warsteiner. Hi, der Carsten hier, von Carstens Reptilien und Co. Ich wollte Ihnen einfach mal sowas zur ostafrikanischen Sumpfwieber erzählen. Eine Schlange, die eigentlich, die bei uns nicht vorkommt, sie ist ein bisschen Fan von Wasser und Dunkelheit. Wenn sie also in ihrer Wohnung wäre, was sie nicht ist, würde sie sich wahrscheinlich im WC-Spülkasten verstecken. Ich dachte, ich erzähle Ihnen das einfach mal und... Falls Sie es Lust haben, sich eine eigene ostafrikanische Sumpfwieber anzuschaffen... Wir haben gerade leider keine. Frage zu nett, warum? Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Und wenn auch Sie hier Ihren Spot hören möchten, informieren Sie sich einfach online unter meinersterradiospot.de. Weißt du, Karle, was Dinkel bedeutet? Dinkel? Dinkel ist das Superfood aus Deutschland. Wo gibt's das? Im Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Bergsteiger Müsli von Seidenbacher. Mancher fragt uns, nach über 10 Jahren Ford-Gewerbewochen, wie viele Innovationen stecken da noch im Original? Unsere Antwort, jede Menge. Freuen Sie sich auf innovative Fuhrparklösungen für Ihr Unternehmen, wie den Ford Mondeo Hybrid Turnier für 229 Euro Ford Lease Full Service Rate. Ein Angebot der Ford Bank exklusiv für Gewerbetreibende bei teilnehmenden Ford-Partnern und nur in den Ford-Gewerbewochen. Ford, eine Idee weiter. 1 Live. 1 Live. Better than birds of a feather, you and me. We change the weather. Yeah. I'm feeling heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. Said a word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Yeah. Any road you take, you know that you'll find me. I'm a sucker for all the subliminal things no one knows about you. About you, about you, about you. And you're making my typical me break my typical rules. It's true, I'm a sucker for you. I'm a sucker for you.